Und das ist der große Unterschied zu Kuba. Von Kuba ging kein Weltkrieg aus, sondern in Kuba gab es eine Revolution zur Beseitigung des korrupten kapitalistischen Batista-Regimes. Das ist ein ganz, ganz anderer Ausgangspunkt. Und sowas hatten wir in Deutschland nicht. Alle Leute, wenn ihr dagegen seid, hebt die Hände, hebt die Hände. Alle Leute, schreit die Zeit des Systems, geht zu Ende, geht zu Ende. Alle Leute, wenn ihr dagegen seid, hebt die Hände, hebt die Hände. Alle Leute, schreit die Zeit des Systems, geht zu Ende, geht zu Ende. Passt jetzt auf, dreht den Volumenregler hoch, Jungs, macht es laut. Bis hier hab ich schon eine ganze Nacht verbraucht. Doch ein Platzerknoten und ich lass den Hass jetzt raus. Hier passiert zu viel Scheiß, ich sag achte drauf. Der BHD hat sich ne neue Yacht gekauft. Während der W nichts hat, weder Dach noch Haus. Nur in St. Dinär am Bahnhof in einem Fach verstaut. Hartz IV reicht für einen Monat, passt nicht aus. Und merke dich schnell, 1008 verbraucht. Sagt, es ist so immer noch gut geht zu leben. Ich schlag vor, ihr Hartz IV als Diät zu gehen. Oder das von Türken, die uns halten, Städte zu bauen. Heute gesagt wird, dass sie uns unser Leben versauen. Weil der Scheiße sei nicht Krieg, dem Staat. Mitglied da, komm, steh auf und besiegt den Staat. Alle Leute, wenn ihr dagegen seid, hebt die Hände, hebt die Hände. Alle Leute, schreit die Zeit des Systems, geht zu Ende, geht zu Ende. Alle Leute, wenn ihr dagegen seid, hebt die Hände, hebt die Hände. Alle Leute, schreit die Zeit des Systems, geht zu Ende, geht zu Ende. Ich hasse dieses Land, es macht mich krank. Ich hasse Deutschland, es knast für Verstand. Ich hasse dieses Land, es macht mich krank. Ich hasse Deutschland, es knast für Verstand. Ich hasse dieses Land, es macht mich krank. Ich hasse Deutschland, es knast für Verstand. Ich hasse dieses Land, es macht mich krank. Ich hasse Deutschland, es knast für Verstand. C'est la même intolérance, c'est la même souffrance. C'est la même merde, regarde le peuple en France. Mais raciste à personne, mais Alex, les jeunes graves, mec. C'est mieux que chez nous, mais pas du tout l'état parfait. C'est tout un farce, mec, parce qu'on dit et que Le Pen est son appel, mais à Sarkozy qui propage la même chose, mais plus d'embrouille. Et là, y'a des millions de mecs sans écus, sans bite et sans cul qui mettent leur croix là, qui se transforment en croix gamin. Alors, façon maintenant, ce qui déjà fallait, devant l'état parfait, réalisons le rêve. Réveillons-nous du cauchemar, c'est donc qu'on se lève. Car rien se passe comme il faut, moi, pas pour nous. C'est dit comme une mec, et on se bat pour vous. Alors, unis-toi avec nous, nique l'état, krieg den Staat, steh auf und besieg den Staat. Alle Leute, wenn ihr dagegen seid, hebt die Hände, hebt die Hände. Alle Leute, schreit die Zeit des Systems, geht zu Ende, geht zu Ende. Alle Leute, wenn ihr dagegen seid, hebt die Hände, hebt die Hände. Alle Leute, schreit die Zeit des Systems, geht zu Ende, geht zu Ende. Zwei ist er weg nun, zwei ist er weg nun, diese Kiste auf Hause System.